Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren mit Baden Powell, John Lee Hooker, Howling Wolf, Phil Upchurch, Lee Dorsey und Goose. Doch bevor die zum Einsatz kommen, startet Posaunist Tommy Dorsey und seine Clambake 7 mit der Sängerin Edith Wright von 1936 mit The Music Goes Round and Round, Framers musikalisches Fundbüro, die erste Nummer der ersten offiziellen US-Hitparade, die sich an Verkaufszahlen der Tonträger und Jukebox einsetzen. Orientierte mit 3 Minuten 20 Länge war das im Rahmen der damaligen Zeit, erst im Rock'n'Roll der 50er Jahre wurden die Platten noch kürzer, viele Klassiker erreichten dann nicht mal mehr die 2-Minuten-Marke. Anders im Jazz, da wurden die einzelnen Aufnahmen immer länger. Die LP war das bevorzugte Medium, nicht die Single. Und das schon in den 50er Jahren. Auf Tommy Dorsey wird Archie Chapman von 1969 folgen. Jasmina, A Black Woman, 19 Minuten, also in etwa eine ganze Plattenseite.

Tenorsaxophonist Archie Shepp nahm am 12.08.1969 in Paris, Frankreich, das Titelstück zu seiner LP Jasmina, A Black Woman auf, unterstützt von den Chicago Art Ensemble-Mitgliedern Lester Bowie Trompete, Roscoe Mitchell Bass-Saxophon und Piccolo-Flöte, Malachi Favors Bass, am Schlagzeug war Sonny Mary, einer der ersten Free-Jazz-Drummer. Art Taylor, eigentlich auch Schlagzeuger, war für die Perkussion zuständig. Im Gegensatz zu Shep und dem Art Ensemble lebte der schon seit 1963 in Frankreich und Belgien, während die davor erwähnten sich so grob geschätzt ein halbes Jahr, also von August bis Anfang 1970 in Europa, speziell in Frankreich, aufhielten. Im Laufe von 5 Tagen nahm Shep in Paris 3 LPs für das Free Jazz Label Actuel auf. Jasmina war das erste, Poem for Malcolm das zweite und Blasé das dritte. Die Besetzung variierten, doch an allen 3 LPs waren Musiker des Art Ensembles beteiligt. Der brasilianische Gitarrist Baden Paul lebte Ende der 60er Jahre ebenfalls bis weit in die 90er Jahre, allerdings auch in Europa, erst in Frankreich, danach in Deutschland. Doch im Januar 1966 lebte Paul noch in Brasilien und spielte in Rio de Janeiro das Lied Pro Forma mit dem chromatischen Mundharmonikaspieler Maurizio Einhorn ein. Bossa geht es zum Blues und in das Jahr 1968. Zwischen 1966 und 1969 nahm Johnny Hooker 4 Alben für das Blues by ABC Label auf, mal in New York City, mal in Los Angeles. Das fing an mit der LP Live at the Café Ogogo, ein Live-Auftritt mit der Muddy Waters Band in New York City. Die zweite LP hieß Urban Blues, wurde ebenfalls mit Chicago Blues Musikern wie Eddie Taylor an der Gitarre, Phil Upchurch an der Bassgitarre, Al Duncan an den Drums und Louis Myers mal nicht an der Gitarre wie bei Little Walter's Aces, sondern an der Mundharmonika eingespielt. Wir hören aber von der dritten Blues-W-Platte I Don't Wanna Go to Vietnam. Die LP hieß übrigens Simply the Truth. John Lee Hooker, gestandener New Yorker Studio-Session-Musiker, bei, wie zum Beispiel der Pianist und Organist Ernie Hayes. Der hatte unter anderem Studio-Sessions mit James Brown, Nina Simone, Aretha Franklin, Screamin' Jay Hawkins oder Jackie Wilson gehabt. Da konnte der Gitarrist Wally Richardson mithalten, Salomon Burke, Herbie Mann, Bill Doggett, Archie Shepp und viele andere. Für die spärlichen Gitarreneinsätze auf I Don't Wanna Go to Vietnam ist aber John Lee Hooker verantwortlich. An den Drums Bernard Pauly, vermutlich der bekannteste von den eben erwähnten Session-Studiomusikern, King Curtis, B.B. King, Albert Ayler, Roberta Flack, Tom Jones und ebenfalls viele andere mehr. Vollständigkeitshalber werde ich die vierte LP auch noch für Bluesway erwähnen. Die hieß If You Miss Him, I Got Them, unter anderem mit John Lee Hookers Cousin Earl Hooker an der Gitarre. Aber nun I Don't Wanna Go to Vietnam, John Lee Hooker 1968. Ah! I'm sitting here thinking, I hate to go to Vietnam. Why be hot now, Bob? Bob? Get it while be hot. Yes. Don't stop now. Sitting down, you're thinking, I don't want to go to Vietnam. Sitting down, you're thinking, I don't want to go to Vietnam. I have my own troubles at home. I don't want to go to Vietnam. I read the news every day. I read about Vietnam. I read the news every day. I read about Vietnam. I got so many friends in Vietnam. I might not never see them no more. Sitting here thinking, I don't want to go to Vietnam. And you're thinking, thinking, thinking, I don't want to go to Vietnam. The United States has so much trouble on their own. Why they want to fight in Vietnam? How much? Thank you. go to Vietnam. Lord have mercy, Lord have mercy. Don't let me go to Vietnam. I have my wife and my family. I don't want to go to Vietnam. We got so much trouble at home. We don't need to go to Vietnam. Yeah, yeah, get a whole lot of trouble right here at home. Don't need to go to Vietnam. We ought to stay at home. Still a lot of trouble to ourselves. I don't want to go. I don't want to go. Das Album Message to the Young, erschienen auf Chess Records 1971, kann man zu Howling Wolfs Spätwerk rechnen. Howling Wolf hatte ab 1968 eine ganze Reihe für ihn untypische LPs eingespielt, angefangen mit der im September 1967 eingespielten Trio-Platte zusammen mit Bo Diddley und Muddy Waters namens Super Super Blues Band, über das experimentelle Howling Wolf Album von 1969 bis auf Hubert Sumden, Howling Wolfs regulären und festen Bandgitarrist, waren dort alles Studiomusiker, eher aus dem Soul- und Jazzbereich, und die Gitarristen wie Phil Upchurch oder Pete Cosey, der in den frühen 70er Jahren dann bei Miles Davis spielte. Mit diesem Album war Howling Wolf gar nicht einverstanden. Nicht viel besser war es mit Message for the Young, die LP, die vor dem London Session Album erschien, und die in London und die London Sessions unter anderem mit Eric Clapton waren dann fast wieder so etwas wie ein Back to the Roots für Howling Wolf. Doch nun Howling Wolf 1971, Miss James vom Album Message for the Young. Miss Jane got big legs and she got that natural hair. When I need love, she's always there. She got everything I need. She's able to please. Taking my claim on Miss Jane. Miss Jane don't have to worry about the weather. She well put together like a fine piece of leather. Oh yeah. Got everything I need. Sure know how to please. Staking my claim on Miss Jane. Miss Jane. a great big diamond ring. Here's the reason why. She knew how to love me, put no one above me. I'm staking my claim. Oh shit. On Miss Jane. Yeah. Ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Auf Howling Wolf folgte der in dieser Sendung mehrfach erwähnte Gitarrist und Bassist Phil Upchurch. 1969 im November entstand sein 1970er Album The Way I Feel, veröffentlicht auf Cadet Records in Chicago, einem Sublabel von Chess Records, mit den sehr vielen Musikern vom 1969er Howling Wolf Album und Muddy Waters, Electric Mud, unter anderem Morris Jennings an den Drums, Louis Satterfield an der Bassgitarre, aber auch Donny Hathaway am Piano. Bacon and Chips, so der Titel der von mir ausgewählten Aufnahme, klang so ein bisschen wie eine Session über Donovans Sunshine Superman. Wir hörten in Framats musikalisches Fundbüro bereits in das Spätwerk Howling Wolves herein und wiederholen das Ganze nun beim New Orleanser Rhythm and Blues und Soul-Sänger Lee Dorsey. Der hatte eine 7-jährige Pause zwischen Yes We Can und Night People von 1978 eingelegt. 1976 hatte er einen Gastauftritt auf einer LP von Southside Johnny and the Asbury Jukes. 1978 fanden dann schon Disco Einflüsse in den Soul von Lee Dorsey, das allerdings sehr dezent und wie schon in den 60er Jahren wurde das Ganze von Alain Toussaint produziert. Night People von Lee Dorsey war sein vorletztes Album, Always Funky erschien 1982 und setzte den Schlusspunkt unter Lee Dorseys Plattenkarriere. Gründete sich 2014 im Bundesstaat Connecticut im Nordosten der USA. Sie selbst ordnen ihre Musik als eine Mischung zwischen der Rockband Fish, geschrieben mit PH, und Grateful Dead ein. Der Schlagzeuger und der Gitarrist der Band trafen in einem Kurs des Berklee College of Music namens Fusion Ensemble Level 6 aufeinander und bekamen dann die Idee zur Gründung von Goose. Auf Arcadia von 2016 erkenne ich zum Beispiel Einflüsse von den Neville Brothers und den Meters aus New Orleans. Das wurde bestimmt auch auf dem Berklee College of Music unterrichtet. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Und nun viel Spaß mit Goose und Arcadia. Stumble every time you do it. Ain't never gonna get used to it. Hanging on a garden rose. Something the way that my love grows. Oh Lord, I didn't see it coming. Arcadia's got me running. Just trying not to lose my breath. Cause hell, I'm gonna take that step. And though my pride is gone way down the line, I'm just fine. Okay.